So sprach Jahwe, geh hin und kaufe dir einen Krug, wie ihn der Töpfer macht, nimm sodann mit dir etliche von den Vornehmsten des Volks und von den Vornehmsten der Priester und gehe hinaus ins Tal Ben-Hinnom, das vor dem Scherbentore liegt, und verkündige dort die Worte, die ich zu dir reden werde, und sprich, hört das Wort Jahwes, ihr Könige von Juda und ihr Bewohner Jerusalems. So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, fürwahr, ich will Unheil über diesen Ort bringen, dass jedem, der davon hören wird, die Ohren gellen sollen. Darum, weil sie mich verließen und diesen Ort verkannten und an ihm anderen Göttern, die sie nicht kannten, räucherten, sie wie ihre Väter und die Könige Judas, und diesen Ort mit dem Blut Unschuldiger erfüllten und die Baalshöhen erbauten, um ihre Söhne als Brandopfer für den Baal zu verbrennen. Was ich weder geboten noch angeordnet habe, und was mir nie in den Sinn gekommen ist, darum, fürwahr, soll die Zeit kommen, ist der Spruch Jahwes, wo man diesen Ort nicht mehr Tophet und Tal Ben-Hinnom nennen wird, sondern Würgetal. Da werde ich dann die Klugheit Judas und Jerusalems an diesem Ort ausschütten und sie auf der Flucht vor ihren Feinden durch Schwert fällen und durch die, welche ihnen nach dem Leben trachten. Ihre Leichname aber will ich den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde zum Fraße preisgeben und will diese Stadt zu einem Gegenstande des Entsetzens und des Gezisches machen, wer irgend an ihr vorüberzieht, soll sich entsetzen und zischen ob all der Schläge, die sie betroffen haben. Und ich will ihnen das Fleisch ihrer Söhne und das Fleisch ihrer Töchter zu essen geben, und sie sollen einer das Fleisch des anderen essen, in der Drangsal und in der Bedrängnis, in die sie ihre Feinde und die, welche ihnen nach dem Leben trachten, bringen werden. Und du sollst den Krug vor den Augen der Männer, die mit dir gegangen sind, zerbrechen und zu ihnen sagen, so spricht Jahwe der Heerscharen, so werde ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen, wie man Töpfergeschirr zerbricht, das nie mehr ganz gemacht werden kann, und im Tophet wird man begraben, weil sonst kein Raum zum Begraben mehr vorhanden ist. Also werde ich mit diesem Orte verfahren, ist der Spruch Jahwes, und mit seinen Bewohnern, so dass ich diese Stadt zu einem Tophet mache. Da sollen dann die Häuser Jerusalems und die Häuser der Könige von Juda wie die Städte des Tophet unrein werden, alle die Häuser, auf deren Dächern sie dem gesamten Himmelsheere geräuchert und anderen Göttern Trankopfer gespendet haben. Als nun Jeremia vom Tophet, wohin ihn Jahwe zu prophetischer Verkündigung gesandt hatte, zurückkam, trat er in den Vorhof des Tempels Jahwes und sprach zum ganzen Volke, so spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, fürwahr. Ich will über diese Stadt und über alle zu ihr gehörenden Städte all das Unheil kommen lassen, das ich ihr angedroht habe, weil sie sich halsstarrig gezeigt und auf meine Worte nicht gehört haben.